Wer sich als Unkundiger kundig machen will, wo denn der Oberharz nun liegt, den lässt selbst das Lexikon erst einmal im Stich. Die Lage des Oberharzes, heißt es, lässt sich unterschiedlich definieren. Erst später folgt der Zusatz. Im engeren Sinne bezieht sich die Bezeichnung Oberharz lediglich auf 7 Bergstädte im Bundesland Niedersachsen. In Sachsen-Anhalt sieht man das freilich anders. Und darum herrscht seit Wochen dicke Luft in den grünen Bergen. Als im Januar bekannt wurde, dass sich aufgrund einer Gebietsreform die neu zu bildende Einheitsgemeinde im Ostteil des Gebirges den Namen Oberharz geben will, ist man im Westteil reichlich irritiert gewesen. Denn dort gibt es bereits eine Samtgemeinde mit eben diesem Namen, deren Sitz in Clausthal-Zellerfeld hat. Helmut Martin, stellvertretender Bürgermeister, gibt für den Namen Oberharz historische Gründe an. Der Name Oberharz kommt aus dem Bergbau. Seit 1635 besteht diese Bezeichnung im Prinzip hier oben bei uns. Im 40 Kilometer entfernten Elbingerode im Ostteil des Harzes sieht man sich bei der Namensgebung allerdings auch durch die Geschichte bestärkt. Der Ausschlag war, das ganze Gebiet ist immer von allen als Oberharz bezeichnet worden. Zumindest von Beginn der DDR an. Bürgermeister Andreas Flügel hätte sich für die neue Einheitsgemeinde zwar auch den Namen Hochharz vorstellen können, das aber wollten die 10 anderen Gemeinden nicht. Es gab keine konsensfähige Alternative. Nach intensiven Diskussionen habe man sich schließlich nur auf den Namen Oberharz einigen können. Allerdings fanden das die Oberharzer in Niedersachsen gar nicht lustig. Wäre Namensgleichheit und so, ich meine, verstehe ich auch irgendwo, dass das, wobei natürlich, wenn man es jetzt mal ganz das Kümmelkorn noch spalten würde, dann ist es natürlich einmal eine Samtgemeinde Oberharz und einmal eine Stadt Oberharz, aber okay. Dann gab es ja einen Termin in Clausthal-Zellerfeld, der Schlichtungstermin durch die beiden Landräte initiiert und dann kam der Einwurf, wie wär's denn mit einem Zusatz, und da haben wir natürlich dann den Vorschlag gemacht am Brocken. So, damit wäre erstmal eine rein von der Definition her keine Doppelung da. In Niedersachsen sieht man dagegen sehr wohl eine Doppelung in den Begriffen Oberharz und Oberharz am Brocken. Das Treffen habe er auch nicht als Schlichtungsgespräch empfunden, sagt Helmut Martin, stellvertretender Bürgermeister der Samtgemeinde Oberharz. Dieses Gespräch lief recht kurz ab, sage ich mal. Man hat sich nicht geprügelt, aber es ging so, dass man sagte, wir haben uns für diesen Namen entschieden, dabei wird es bleiben, wir können bestenfalls über einen Zusatz reden. Über diesen Zusatz aber will die Samtgemeinde Oberharz nicht reden. Es bleibe ein Eingriff in ihr Namensrecht, sagt Martin. Darum beschloss anschließend der Gemeinderat, auf Unterlassung oder gar Schadensersatz zu klagen, sollten die Kollegen weiter östlich ihr Vorhaben wirklich in die Tat umsetzen. Schließlich geht es hier um knallharte ökonomische Aspekte, um touristisches Terrain. Uns den Namen streitig zu machen, das ist nicht korrekt. Die Samtgemeinde wirbt seit Jahren mit dem Überbegriff Oberharz. Erst dann kommen unsere Städte, unterstreicht Martin. Im harten Wettbewerb um Gäste fürchtet man wegen der drohenden Verwechslungsgefahr Einbußen. Unsere starre Haltung geht auch auf zeitliche Zwänge zurück, argumentiert Bürgermeister Andreas Flügel und sagt fast entschuldigend, der Vertrag für die neue Einheitsgemeinde muss bis zum 30. Juni unter Dach und Fach sein. Einen Namensklau will sich der Bürgermeister aus Elbingerode in Sachsen-Anhalt aber nicht unterstellen lassen. Ich glaube nach wie vor, dass jetzt, wenn man jetzt mal touristisch die Seite betrachtet, das ist ja ein wichtiger Aspekt hier im Harz, dass sowieso die Leute werden nach Clausthal-Zellerfeld fahren, sie werden nach Rübeland fahren, sie werden nach Hassefelde fahren und sie werden nach Bennekenstein fahren oder nach Altenau. Insofern ist das auch so ein bisschen überhöht, die ganze Geschichte. Zumindest in einem sind sich Andreas Flügel und Helmut Martin einig. Auch wenn die Medien es hochstilisierten, es gehe bei dem Streit nicht um einen Ost-West-Konflikt. Doch sollte es zu einem Prozess kommen, dann bleibt abzuwarten, welche Früchte er noch tragen wird.